Man verstehe uns nur recht, dass dem furchtbaren Verbrechen gesteuert werden musste, wie es durch die niederträchtige Entlohnung der schutzlosen Arbeiterschaft ins Ungemessene angewachsen war, ist natürlich. Das Verhängnis für die Arbeiterbewegung war es nur, dass eben die Händlergeister sich ihrer bemächtigten, die, sei es aus Mitgefühl mit den ebenfalls verneinten und verkürzten Proleten, sei es bereits in der Voraussicht, mit deren Hilfe die Weltherrschaft zu erlangen, nicht anders konnten, als ihre Denkweise beizusteuern, welche eben in der Umkehr der Pfeilrichtung alles arisch-wirtschaftlichen Denkens bestand und bestehen musste. Denn wer Jahrhunderte hindurch vom Geld als dem Ausgangspunkt allen Bedenkens der Welt zu operieren gewohnt war, wie sollte dem Arbeit und schaffende Tätigkeit anders bedeuten, als den errechenbaren Einzelposten auf der Gesamttabelle der zu errechnenden Auslagen und Spesen eines Betriebes, der in dem Augenblicke zu solchem Geiste als lebensfähig erscheint, wo seine Rentabilität ziffernmäßig feststeht. Sind zwar heute die meisten so entartet, dass sie mit Befremden fragen dürften, was denn anderes zur Lebensfähigkeit eines Betriebes dazugehöre, so muss eben endlich eine Besinnung in letzter Stunde bewirken, dass wir die verloren gegangene arische Pfeilrichtung wirtschaftlichen Empfindens und Bedenkens wiedergewinnen, ohne welche Rückeroberung die Mechanisierung des fassenden Geistes nicht mehr abzuwehren sein wird. Wer die Gegenüberstellung arischen und jüdischen Geistes, wie wir sie in dem ersten Teile des Buches »Deutscher Geist und Judentum« geboten haben, bedenkt, der weiß, was dem Arier die von ihm in Jahrhunderte währender Arbeit verdenklichte Materie bedeutet. Eben das Ergebnis seiner schaffenden, gestaltenden, umwandelnden Geisteskraft, die das ungeformte Chaos im Laufe der Zeit in eine Welt von brauchbaren und nützlichen Dingen verwandelte, was zu bedenken für denjenigen allerdings überflüssig ist, der diese Geistestaten als nebensächlich, als mit gutem Lohn hinreichend entlohnt, als ziffernmäßig schätz- und einschätzbar zu errechnen gewohnt ist. Dem ist Ding und Ware nicht Ergebnis von Geist und Gestaltung, sondern von Geld und Bezahlung. Und so wird denn ihm die Bezeichnung zur von anderen verdenklichten Materie in dem Satze gipfeln, jede Arbeit ist Ware, wohingegen der Arier verloren ist und seine Stellung in der Welt als Herr und Gestalter über den Dingen preisgibt, wenn er nicht in unnachgiebiger Festigkeit an seinem Grundsatze festhält, der da lautet, jede Ware ist Arbeit. In der Tat aber ist es ein grundverschiedenes Weltbild, das erstehen muss, wenn man von der händlerischen oder aber der schöpferischen Formel aus an die Gestaltung der Wirtschaftsordnung herantritt. Bei der jüdischen Formel, der ja die Maschine mit dem maschinenregulierenden Menschen so fördernd entgegenkommt, wird der Mensch zu einem Bestandteil der Maschine herabgewürdigt, indes die arische Denkweise, die Maschine als Geistesprodukt erkennend, dem Fluche dieser den Menschen entlebendigenden Erfindung mit bewusster Kraft entgegenarbeiten wird. Denn es ist ja die Urtragödie allen arischen Geistes, dass seine größten schöpferischen Leistungen in Erfindungen zu nichts anderem führten als ihn, den Herrn der gebändigten und unterworfenen Materie, zu ihrem Sklaven zu machen, dessen Entlohnung der zum Herrn gewordene bewegliche Geist unschwer errechnen kann, sich so der Schöpfertaten arischen Geistes zu seiner Vernichtung bedienend. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los, war bis zum heutigen Tage das tragische Schicksal des arischen Schöpfergeistes, dieser Fluch aber, der auf aller Schöpfertätigkeit bis zum heutigen Tage ruht, wird erst in dem Augenblicke weichen, wo der richtige Meister mit seinem in die Ecken besen, sei es gewesen, einerseits die Ergebnisse des Geistes bewusst beaufsichtigen wird, andererseits aber durch Verabschiedung der anders gearteten Lehrlinge die Wiederkehr solcher Verhängnisse ein für allemal unmöglich gemacht haben wird. War so der in den sogenannten Gründerjahren am krassesten hervortretenden Spekulation und Kombination zur Begründung von Betrieben aller Art vom Gelde und vom Notizbuche aus Tür und Tor geöffnet, so merkte alsbald der Arier gar nicht mehr, dass so mosaikhaft entstandene Unternehmungen den Todeskeim alles bloß Errechneten in sich trugen und musste die Tausende von Fallissements miterleben, die so viel Wohlstand vernichteten, auf dessen Trümmern dann allerdings die reinen Geldleute immer wieder zu üppigem Schmarotzerdasein emporwuchsen. Ebenso aber, wie man nicht mächtige Bäume beliebig aufstellen kann, sondern deren langsames Heranwachsen in treuer Fürsorge abwarten muss, ebenso lassen sich nicht lebensfähige Industrien durch Geld zusammenschießen, durch Aufstellen von Maschinen, Anstellen von Arbeitern, Beamten und Direktoren aus dem Boden stampfen. Alles Organische bedarf eben eines langsamen Prozesses des Werdens und Reifens, über den keine spekulativ errechnete Willkür mechanistisch hinweg kann. Da aber heutzutage noch immer mehr Aktiengesellschaften durch Umwandlung aus organisch Gewordenem entstanden und viel weniger Mosaikgründungen demgegenüberstehen, so konnte sich die Welt noch nicht von der Gültigkeit obigen Gesetzes überzeugen und die Lebensunfähigkeit derartiger Gründungen einsehen lernen. Wenn aber, so wie heute, selbstständiger Unternehmungsgeist immer mehr und mehr ausgeschaltet, errechnete Betriebe immer mehr und mehr eingeführt sein werden, dann wird die unerschütterliche Wahrheit, dass man wohl ein organisch entstandenes Mechanisieren und eine Zeit lang fortführen, nicht aber mechanistisch-spekulativ lebensfähiges schaffen könne, allgemein erkannt und anerkannt worden sein. Vergessen wir nie, dass unsere Erfahrungen mit maschineller Industrie kaum 100 Jahre alt sind, ein Zeitabschnitt, der für wirkliche Einsicht in das Wesen menschlicher Dinge überhaupt nicht in Betracht kommt.